Du bist der Mörder und willst mich brechen, du Freak. Nur komme ich mit meinem Rap und der ist solid. Aufgebaute Mythen, liebende Griechen. Verehrte Götter und Göttinnen, lass uns leben in Frieden. Wir wollen leben, wie die anderen Menschen wollen genießen. Nicht um das Essen kämpfen, haben ein Recht auf Freiheit. Glaubt es uns, denn das, was ich von mir gebe, ist wahre Kunst. Das ist alles, was ich brauche. Hör dir diesen wundervollen Beat. Wir sind so lange gegangen durch diesen finsteren Weg. All diese Neider wollen nicht, dass du sie besiegst. Doch kick sie alle weg, nacheinander. Zieh sie in den Dreck, fall von der Veranda. Du bist nun der Champ, hast sie zerstört. Hast sie gebankt, sie sind verstört. Hast die Welt verbessert nun. Und die ganzen Feinde